gerne sofort oder auch nachdem du mal kurz durchgeatmet hast, in die offene Debatte einsteigen. Das heißt, Fragen, Wünsche, Kritik, Anregungen. Ah ja, bitte dahin. Ich habe auch Vor allen Dingen, weil wir uns gerade mit den neueren Diskussionen aus der Queer-Theory-Ecke auseinandergesetzt haben und wir das auch einfach gerade ein bisschen spannend fanden. Und es dann tatsächlich auch ein pragmatischer Grund war, dass wir dann den Schwerpunkt der Veranstaltung wieder auf diese queer-theoretischen Ebenen gelegt haben, weil wir auch davon ausgegangen sind, dass das Wertabspaltungstheorem zu erklären vorausgesetzt hätte, dass wir erstmal die ganze Werttheorie so ein bisschen wenigstens in den Grundlagen hätten nochmal darstellen müssen. Es gab einen Vortrag von Kurz, bei dem ich leider nicht, wo ich leider nicht war, aber dazu hätte man das vielleicht im Anschluss direkt daran machen müssen und das hätte vielleicht auch aus Wiederscholz besser gekonnt als wir. Und ich denke auch, dass es relativ fruchtbar sein kann, also aus dem Wert heraus, als Negativfolie die Form von reproduktiven Tätigkeiten zu erklären. Das ist jetzt ein schwacher Versuch in einem Satz zu erklären, aber gleichzeitig haben wir auch versucht herauszuarbeiten, inwieweit diese praktischen Momente von alltäglichem Leidensdruck immer wieder auch ein Indikator sind dafür, dass Versuche von Theoretisierung stattfinden oder Theoretisierung stattfinden und dass bei Roswitha Scholz oder bei den Wertabspaltungstheorien eben nicht mehr die Frage ist. Also praktische Fragen eigentlich negiert werden. Also in ihrem Basistext Der Wert ist der Mann hat sie ja durchaus schon praktisch diese praktischen Fragen durchaus gestellt, inwieweit sich halt noch in ihrer Terminologie Männer und Frauen praktisch über ihre eigene Rolle erstmal bewusst werden und dementsprechend auch versuchen, sich in diesen Rollen zu emanzipieren. Also gänzlich wird praktisch die Rolle des außengestellten Kritikers zu haben, so war das, glaube ich, nicht gemeint. Naja, das ist jetzt, das ist jetzt erst schwierig, wir können jetzt schlecht über eine Theorie diskutieren, die hier nicht vorgestellt wurde, deswegen, vielleicht später. Wir können ja erstmal noch ein bisschen sammeln, vielleicht ergibt sich auch noch was und, bitteschön. Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass gerade so die Arbeiterbewegung, und dann hast du dich vor allem auf die DDR bezogen, die Reproduktionsfähigkeit so ein bisschen vernachlässigt hat, gerade was so die Geschlechterrollen angeht. Das würde ich sagen, ja, in der Diskussion, aber in so einem praktischen Ansatz ja dann doch nicht. Also KPD-Kampagnen waren in den 20er, 30er Jahren ganz stark so, wir müssen die reproduktionsfähige Gesellschaften, wir müssen Massenküchen schaffen, wir müssen Kindergärten schaffen. Und es war ja dann sozusagen auch in der DDR sozusagen Faktum. Also da wurde ja gerade die Kinderbetreuung und so Betriebsspeisungen und alles was geschaffen, um sozusagen die reproduktionsfähige zu vergesellschaften. Die Frage ist dann halt eher, die sich da stellt, warum gab es dann keine allgemeine Diskussion darüber, über die Geschlechterrolle und nicht nur dann sozusagen, die es ja tatsächlich gab über die Produktionsfähre. Da gab es ja tatsächlich so eine Diskussion auch dazu. Und was das als Anmerkung und als Frage, die ich so an euch habe, könnt ihr euch denn eine Kritik an Geschlechterrollen vorstellen, auch innerhalb des Kapitalismus? Also ich frage mich halt immer, oder auch in letzter Zeit frage ich mich ganz stark, ist es notwendig sozusagen, diesen Geschlechterkonflikt sozusagen auf so eine kapitalistische Sphäre sozusagen zu zu reduzieren. Also muss sozusagen erst der Kapitalismus aufgelöst werden, um die Geschlechterrollen aufzulösen. Ist es nicht auch theoretisch denkbar, sozusagen innerhalb des Kapitalismus die Geschlechterrollen aufzulösen und wäre es vielleicht nicht sogar effizienter? Also ich denke, da ist sozusagen gerade an so Debatten, die gerade geführt werden, in, also Kamikisch oder wie sie alle heißen, die ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Impetus haben, die ja tatsächlich irgendwie so eine Geschlechterrollenauflösung machen wollen, aber irgendwie ja nicht so richtig an Kapitalismus gehen. Also meine Frage wäre, ob das nicht irgendwie auch gehen könnte. Was nicht heißen soll, dass ich das toll fände, aber. Ich würde jetzt erstmal doch noch auf deine Anmerkungen eingehen. Also 20er, 30er Jahre ist dann vielleicht auch noch was anderes. Also wir haben mit den 68ern angefangen und es gibt da auch, also wenn man sich zum Beispiel Filme von Helge Sander anguckt, viele tolle Beispiele, die bebildern, mit, also gegen wie viel Widerstand wirklich das durchgesetzt werden musste, dass über sogenannte frauenspezifische Probleme überhaupt geredet wurde. Ne? Also die, als dann Frauen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir brauchen Kinderläden, damit wir auch uns politisch betätigen können, wurde ihnen von den Genossen gesagt, ja, das ist ja alles wunderbar, aber das müssen wir in den Arbeitervierteln machen. Wir müssen für die Arbeiter da Kinderbetreuung organisieren und bei uns Studierenden ist das doch erstmal nicht so wichtig, worin sich erstens ja so ein Paternalismus zeigt, ne? Also die Studierenden der 68er wollten halt den Arbeiter befreien und daran zeigt sich eben auch so eine Abwehrbewegung, also so eine Abwehr zu sagen, ja, und das, was irgendwie in unseren Privatbeziehungen passiert, eben unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was der Mainstream tut, ja, wo die Frauen immer wieder hingehen mussten und sagen, doch, das passiert hier nämlich auch, weil immer noch mache ich dir die Wäsche. Und so, das zu deinem ersten Punkt. Und zu dem zweiten Punkt, ob die Geschlechterrollen sich im Kapitalismus auflösen lassen, große Frage. Also das zielt ja auch so ein bisschen auf das Hauptwiderspruch und Nebenwiderspruch ab. Also ich weiß nicht, ob ich das beantworten kann. Ich dachte nur, weil der Haupt- und Nebenwiderspruch bezieht sich ja eher auf die Auflösung des Kapitalismus und nicht immer auf die Auflösung von Geschlechterrollen innerhalb des Kapitalismus. Das ist ja eher so die Frage, braucht der Kapitalismus das Geschlechterverhältnis, oder? Und ja, keine Ahnung, ich würde jetzt erstmal sagen, theoretisch wahrscheinlich eher nicht, aber der braucht irgendwelche Formen von gesellschaftlichen Sphärentrennung, also das schon irgendwie, ob die geschlechtlich aufgeladen werden müssen, da würde ich eher sagen, das ist wahrscheinlich historisch gewachsen, aber das ist eher so meine vagen Ideen dazu, und ich glaube nicht, dass das unmittelbar beantwortbar ist, weil man sich dann wirklich auf eine theoretische Reflexionsebene begibt, die wenig mit den realen Gegebenheiten zu tun hat. Ich würde da doch noch ein kleines, also mit realen Gegebenheiten, hat es ja dann schon insofern zu tun, also das, ne, diese Frage können wir jetzt hier nicht so schnell beantworten, was sich aber ja zeigt, ist, dass jetzt auch grob, aber das wird ja auch viel diskutiert, dass dadurch, dass jetzt irgendwie hier also, dass sich das auf jeden Fall vorträgt. Ne? Also, dass wenn Frauen, die auch arbeiten gehen, die Produktion, also ne, das Putzen und Waschen und so muss getan werden. Und das, da gibt es vielleicht so eine Tendenz eher wie, ja, das sortiert sich jetzt neu nach reichen Norden und armen Süden. Also, dafür werden dann Menschen angestellt aus ärmeren Ländern, die diese unbeliebte und abgewertete Arbeit zu tun haben, aber auch da setzt sich das fort, dass das irgendwie zu 80% oder 90% Frauen sind, die dann eben in personennahen Dienstleistungen, nennt man das, beschäftigt werden. Also auch in der Arbeit, also nicht nur, das betrifft ja nicht nur das Reinigen, sondern das betrifft ja auch Altenpflege zum Beispiel, bei Kindergärten vielleicht eher nicht so. Aber in der Altenpflege ist das auf jeden Fall auch so ein Moment, dass da trotzdem wieder Frauen zu diesen Arbeiten herangezogen oder sich dafür melden. Gibt es weitere Anmerkungen, Diskussionsbeiträge, Fragen? Also das passt jetzt vielleicht nicht so ganz zu der heutigen Veranstaltung. Bei der heutigen Diskussion ist ja irgendwie eine Lektüre des Kapitals und eine Auseinandersetzung damit so unabdingbar gewesen, eigentlich. Und von daher finde ich viele queer feministische Ansätze, oder die ihr jetzt vorgestellt habt, tatsächlich echt ziemlich schwach. Aber eine Kritik, die mir mal zugetragen wurde, die bezieht sich nicht direkt auf euch jetzt Woche, sondern aufs Jellyfest, was jetzt auch am kommenden Wochenende ist. Und zwar wurde da jemand gesucht für eine Aufgabe, wo sich eine Frau nicht gefunden hat. Und hat sich einen Mann angeboten, der, weiß nicht, nicht dafür bekannt ist, dass er irgendwie mackerhaft oder so sich verhält. Und halt auch keine Unterschiede zu machen zwischen Männern und Frauen, was das Erklären angeht und so weiter. Und das wurde trotzdem abgelehnt, weil halt gesagt wurde, das Jellyfest ist halt eine Veranstaltung, die nur von Frauen gemacht wird. Und da fände ich eine queer-feministische Kritik gewissermaßen angebracht, dass man halt sagt, warum halt diese Geschlechterrollenaufteilung beibehalten. Nee, im Moment nicht die Rollenaufteilung, sondern die Geschlechteraufteilung beibehalten, wenn es eigentlich um die Rollen geht, die überwunden werden sollen. Also auf euch als Gruppe vielleicht bezogen, warum könnte ein nicht machterhafter Mann bei euch nicht mitmachen? Oder könnte er nicht? Also das ist jetzt... Nee, das ist auch überhaupt nicht mein Anliegen. Also ich kann beide Positionen nachvollziehen. Sowohl, dass man irgendwie beziehungsweise Frauen einfach Veranstaltungen von Frauen macht, um halt so ein Selbstwertgefühl zu steigern. Als auch, dass man halt sagt, warum das irgendwie, oder? Also vielleicht habe ich da irgendwas mit dem Lachen missverstanden. Ja, also ich kann aber auch die Position nachvollziehen, dass man sagt, es sollte nicht vom Geschlecht abhängig sein. Das wollte ich nur noch von euch mit einem Beitrag hören. Ich würde erstmal vielleicht zurückfragen, ob jemand aus dem Publikum darauf antworten will, sozusagen. Also ich bin nicht sicher, ob ich darauf antworten kann, aber ich will es versuchen, weil wir die Diskussion dieses Jahr wieder hatten. Ich habe vor 2, 3 Jahren nicht mitgemacht und es kam jetzt aber wieder die Frage auf, ob wir männlich wahrgenommene Personen für Helferinnen-Schichten einteilen möchten und die Frage stellt sich ganz besonders für die Einsatzschichten. Und es gab so die Tendenz zu sagen, wir wollen es eigentlich nicht, weil wir eben zeigen möchten, dass es auch funktioniert, wenn wir das nur unter Frauen organisieren und dass wir eben nicht so männlich wahrgenommene Personen in so ganz typischen Positionen haben wollen, weil irgendwie Einlass klassischerweise von Männern gemacht wird in ganz, ganz vielen Orten. Und jetzt gibt es aber doch die Situation, dass auch Männer im Einlass mitmachen. Und es geht auf jeden Fall nicht darum, so eine umgekehrte Diskriminierung zu machen und es irgendwie heimzuzahlen oder so, sondern es geht einfach darum zu zeigen, es geht auch ohne Männer oder männlich wahrgenommene Personen. Ich würde da ja auch anfügen, es ist natürlich... Also ich finde es eine total steile These zu sagen, ja, da gibt es irgendwie jemanden und der unterteilt Menschen überhaupt nicht in Frauen und Männer. Ich würde sagen, das ist, das kann man kaum behaupten über irgendwen und würde auch sagen, ne, das Ladyfest hat ihre Berechtigung zu sagen, wir lassen da erst Frauen ran, solange in der Wahrheit das so ist, dass Frauen da ausgeschlossen werden. Und es ist einfach fies, jetzt Feministinnen vorzuwerfen, dass sie einfach das umdrehen, weil Männer einmal an einem Wochenende nicht dabei sein dürfen. Also. Oder dürfen sie ja jetzt sogar. Ja, und also im größeren Kontext ist es natürlich schon auch, also klar wäre es schön, wenn sich Geschlechterrollen einfach so auflösen lassen würden und wir halt alle irgendwie geschlechtslos durch die Welt laufen würden oder mit multiplen Geschlechtern, aber so funktioniert es ja nicht im Alltag. Die ganzen Ebenen von Reproduktion, auch wenn sich selbst jemand, also ein Mann, Biomann, der sich selbst nicht als Mann wahrnimmt, aber trotzdem noch männlich konnotiert auftritt, irgendwie wird von außen anders wahrgenommen. Das ist egal, wie er sich fühlt, wie er sich selbst sieht oder so. Und das sind so Ebenen, die sich einfach dann in solchen Momenten, gerade was so repräsentative Funktionen wie zum Beispiel Einlass angeht, natürlich auch eine Außenwirkung produzieren, wo manche Leute sich dann anders fühlen, teilweise nicht unbedingt wohlfühlen, teilweise mit Sachen, die auf Partys passieren oder so, dann vielleicht eher Hemmungen haben, dahin zu gehen als zu Frauen. Und auf einer anderen Ebene gibt es in Diskussionszusammenhängen oder etc. Natürlich auch spezifische Verhaltensweisen, die nicht unbedingt nur, also es gibt nicht nur Männer, die ein dominantes Redeverhalten haben, aber tendenziell lässt sich das häufiger bei Männern oder bei jungen Männern immer noch feststellen. Und das sind so Ebenen, wo es auch viel mit einem pragmatischen Umgang einfach damit zu tun hat, sich irgendwie eine Form von Realität zu schaffen, wo man sich halbwegs bequem bewegen kann, weil eben dieses Moment des einfach Auflösens nicht funktioniert. Zum Allgemeineren. Ich würde gerne noch ein bisschen sammeln wollen an Beiträgen. Allerdings würde ich es auch gerne zulassen wollen, dass die Menschen, die schon was gesagt haben und trotzdem noch Redebedarf besteht, dass die auch gerne noch ergänzen können, noch mal drauf eingehen können, auf das, was gesagt wurde. Ja, bitte, jeder, jede, wie er sie möchte. Vielleicht bringt das halt nochmal eine Diskussion in den Punkt sozusagen, weil das gerade dieses Beispiel ließe sich ja wunderbar zurückbinden, ne, an das Konzept der sexuellen Arbeit, die halt sagen, ja, wir treten immer als Geschlechtliche auf und auch wenn, also immer, wenn da jemand am Einlass steht, steht irgendwie seine sexuelle Identität immer auch mit dabei. Wenn jetzt gerade im Moment erstmal keine Fragen oder Anregungen sind, hätte ich vielleicht selber noch etwas, was ich noch mit einbringen würde, das schon mal ein bisschen mit angeklungen ist. Es scheint ja auch so zu sein, auch wenn es natürlich, ich bin zum Beispiel eine Person, die geht lieber vom Individuum aus, als davon, dass sich da jetzt ein Bio-Mann, Bio-Frau oder so befindet. Aber dennoch ist es ja, wie wir schon öfters festgestellt haben, der Widerspruch zwischen dem individuellen oder individuellen Wahrnehmung und den strukturellen Bedingungen finden sich ja zum Beispiel auch in diesem Thema wieder. Wie zum Beispiel, da würde ich gerne anregen, dass da hatte ich mal einen Artikel gelesen, der war, glaube ich, in der Taz. Hatte irgendwas mit Latte Macchiato unter dem Titel, ich komme jetzt nicht drauf, ist auch erstmal egal. Es ging darum, dass es oftmals Frauen auch so geht, ich sage jetzt einfach mal Frauen, wenn sie quasi Kinder bekommen, können sie vorher ein Ziel gehabt haben, meinetwegen sich selbst zu verwirklichen, wie auch immer das aussieht, Karriere machen oder was auch immer, und dann sich oftmals in dieser Gender Gap, wie es manchmal auch bezeichnet wird, wiederfinden und plötzlich doch eine ganze Menge an Aufgaben bei ihnen hängen bleibt. Also einerseits arbeiten müssen, andererseits Familie und ist halt jetzt, also die Frage zu stellen, wie das aufzulösen sei, ist sicherlich zu überhaupt, ist es führt sicherlich zur Überforderung, aber das finde ich halt ein spannendes Moment, irgendwie das auch festzuhalten, auch wenn man kritisiert, dass man ja schon allein durch die Kritik an dieser Zweigeschlechtlichkeit dennoch sie auch wieder reproduziert, findet sie sich ja dennoch auch wieder. Und ich wollte euch einfach mal fragen, wie ihr so ein bisschen dazu steht. Ja, scheiße ist das natürlich. Ich finde, daran zeigt sich eigentlich, dass beide Ebenen zu betrachten wichtig ist. Das ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen so eine Floskel, zeigt aber eben auch, ja, es funktioniert einfach nicht, alle Menschen als Individuum zu betrachten, weil spätestens der Chef oder wenn man irgendwie in ein Arbeitsverhältnis will, wird man nämlich darauf zurückgeworfen. Das ist nicht grundlos, dass es so ein Gesetz gibt, dass man nicht beim Einstellungsgespräch gefragt werden darf, ob nach Kinderwunsch oder ob man schwanger ist oder sowas, was eigentlich auch, würde ich behaupten, fast nur Frauen gefragt werden, aber daran zeigt sich, so es gibt da immer, also ne, ich werde immer mit Erwartungen konfrontiert oder mit Unterstellungen, die mein Geschlecht betreffen. Und es zeigt sich eben auch, dass diese Veränderungen da sehr, sehr langsam vorangehen. Es gibt auch so Studien, ne, dass ich weiß halt nicht, ob man auf die vertrauen kann, aber die Hausarbeit wird immer noch hauptsächlich von Frauen erledigt und sogar auch darüber gibt es Studien, selbst wenn das subjektive Gefühl ist, wie das ist ausgeglichen, zeigt sich da immer noch so ein Unterschied. was dazu führt, dass man sich selbst ja auch immer auf diesen zwei Ebenen fragen muss, ne? So, insofern ist das mit der sexuellen Arbeit auch wichtig, dass man selbst daran ja auch immer beteiligt ist. Also, dass Geschlechterrollen eben auch aufrechterhalten werden und dass das so tief sitzt, da muss man eben ganz schön tief graben, bedarf es ganz schön viel Selbstreflexion, um das zu durchbrechen. Ja. Zum Beispiel auch in Beziehungen kann man sich auch permanent fragen, wer macht denn da jetzt eigentlich, ne, wer ist für die Emotionen zuständig, wer regt an, dass über Probleme geredet wird. Und so, das ist ja wirklich irgendwie ein alltägliches Problem. Ja, insgesamt finde ich es relativ schwierig, über die Sachen zu diskutieren, die ihr vorgestellt habt. Und ich will sozusagen selber ein Problem damit kurz artikulieren und eine Frage stellen, nämlich diejenige, ihr habt jetzt hier queer, praktisch feministische Queertheorie referiert, zwei Modelle, und habt eigentlich beide mehr oder weniger verworfen. Und meine Frage zielt darauf, ob in eurer Ansicht mit queer feministische Theorien die Revolution nicht zu machen ist, der Kapitalismus nicht abzuschaffen ist. Und würde das noch vielleicht ja ganz allgemein die Frage stellen, ob es vielleicht doch ein Gegensatz von marxistischer Theorie und queer feministischer Theorie gibt, der nicht zu überbrücken ist. Also die marxistische Theorie, die eigentlich von abstrakten Mechanismen ausgeht, die durch die Individuen wirken oder die durch die Individuen wirken, während die queer-feministische Theorie eher von den Individuen ausgeht. Also dass sozusagen auf einer individuellen Ebene gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern sind. Und wenn man davon ausgeht, also wenn man es vielleicht diese beiden Sachen so gegenüberstellt, könnte man eigentlich auch sagen, queer-feministische Theorie und marxistische Kapitalismuskritik bzw. marxistische Revolutionstheorie gehen einfach nicht zusammen. Und wollte euch diese Frage stellen, ist vielleicht ein bisschen groß, aber ja, vielleicht macht es einfach. Also ja, die ist groß, finde ich. Und es ist auch so ein bisschen eine Frage, also ich finde das eine sehr spannende Frage. Ich kann die jetzt auch auf keinen Fall so einheitlich beantworten. Ich würde auch sagen, es gibt nicht die ganz, ganz einheitliche Queer-Theorie, aber es gibt in so einem queeren Mainstream, könnte man sagen, wesentlich stärker dieses Moment der individuellen Freiheit und dass das Individuum an sich Sachen verändern kann, performieren kann und damit auch, sag ich dann, Geschlechtsidentitäten aufrecht und so, was jetzt bei den queeren Theoretikerinnen nicht so unvermittelt kommt und da sich Überbrückungen vielleicht leichter formulieren ließen, wo ich auch denke, fundamental ist die Perspektive schon verschieden und es ist eher so, dass spezifische Momentlagen vielleicht übertragen werden können. Also dass Fragen von Subjektivierungsweisen, Machtgefügen, in denen man sich bewegt, nicht auch analog gesetzt werden können zu Formen von Verdinglichungen in Kapital oder in Verwertungslogiken etc. Also dass man da eher versuchen kann, an spezifischen Ansätzen zu sehen, ob man nicht Formen von Vergeschlechtlichung etc. integrieren kann, gerade in sowas wie Verdinglichungstheorien oder Fetischisierungsformen, also falsche Naturalisierung etc., wo es aber trotzdem auch immer ein Problem ist, weil man ganz schnell eine Naturalisierung von Geschlechts ist eine ganz andere Form von Naturalisierung, hat einen ganz anderen Referenzpunkt in der Verkörperlichung, als jetzt eine Form von der Kapitalismus ist das natürliche, ist die natürliche Wirtschaftsweise, auf die wir alle hinausgelebt haben und die Menschheit seit Anbeginn eigentlich hingewirkt hat und wir sind beim Ende der Geschichte angekommen. Das sind halt ganz verschiedene Ebenen, wo ich, wie gesagt, denke, so im Detail, und da muss man wirklich genau gucken, welche Form von Theorien man reproduziert, kann man, glaube ich, Momente finden, die fruchtbar gemacht werden können, aber im Ganzen würde ich auch eher sagen, dass das gegenstrebige Fügungen sind. So. Naja, es wäre dann, also die Gegenüberstellungen in den zwei Modellen, ne, die ich vorgestellt habe, sind ja auch so, ganz kurz gesagt, bei Gibson Graham wird das so abstrakt, dass das Individuum gar nicht mehr vorkommt. Und in dem anderen Konzept ist es eben so, wie da kommt nur noch das Individuum vor und das Abstrakte gar nicht. Und da könnte man ja versuchen, das so ein bisschen auszugleichen. Also auf der einen Seite das Individualistische ein bisschen abstrakter zu machen und das Abstrakte ein bisschen individualistischer. das vielleicht noch mal ein bisschen zu radikalisieren. Inwieweit wäre denn die Frage gerechtfertigt, dass dann der queerfeministische Ansatz eigentlich im Wesen selber eine neoliberale Ideologie ist? Also gerade durch praktisch dieses abstrakte Individuum, was man ja durchaus mit einem abstrakten Staatsbürger hier in einsetzen könnte, was halt keine materielle Grundlage hat und gerade in den beiden Ansätzen, die ihr vorgestellt habt, habt auf der einen Seite praktisch dieses losgelöste und auf der anderen Seite das absolut individuelle, inwieweit genau diese Dialektik des Neoliberalismus da genau wiedergespiegelt wird. Kannst du kurz was zur Dialektik des Neoliberalismus sagen, bevor ich darauf antworte? Als dialektisches System, als System voller Widersprüche. Also Aber Widersprüche sind ja jetzt noch nicht unmittelbar dialektisch, deswegen meine ich, also ich weiß halt gerade nicht, was du meinst. Also ich weiß wirklich nicht, das war jetzt gar keine Fangfrage oder so. Ja, also praktisch Dinge, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen, aber trotzdem zusammengefasst werden als Einheit. Also meinst du was wie diese verflachten Hierarchien, die Zwänge, die in so einem Freiheitsgewand auftreten oder zum Beispiel sowas? Und du weißt jetzt darauf hinaus, dass Queer Theory im Kern eigentlich neoliberale Ideologie ist oder sowas? Ja. Und ich glaube, Momente davon laufen tatsächlich Gefahr, in so neoliberale Argumentationsschemata, also da quasi in die Hände zu spielen. Das hatte Sonja ja auch herausgestellt nochmal, was bei Gibson Graham ja auch passiert auf gewissen Ebenen. Das so unmittelbar einzusetzen, finde ich schon auch hochproblematisch, da die Perspektive eine ganz, ganz andere ist und die Grundthematik auch erstmal eine ganz, ganz andere ist. Leider, also ich meine, oder nicht leider, aber wir haben ja schon irgendwie versucht aufzuzeigen in der Veranstaltung, dass es eher eine Form von Nichtbehandlung von Fragen von Geschlechterverhältnis in Kapital, Verwertungslogik etc. Debatten gibt. Also jetzt, nein, das haben wir eher negativ aufgezeigt, aber dass wir es auch nicht behandelt haben dann, aber eigentlich lässt sich das feststellen, dass so in den Mainstream-Diskussionen, also klar gibt es auch noch Ansätze, wo das diskutiert wurde, hattest du ja auch schon genannt, also Wertabspaltungstheorien oder Frigga Haupt wäre jetzt auch noch jemand, den man nennen kann, die seit langem immer wieder versucht, verschiedene Perspektiven da zusammenzubringen, auf einer ganz anderen Ebene, aber trotzdem ist das, was wir jetzt dargestellt haben, ja nicht das, wo die Diskussion drin aufgeht. Und dennoch ist es, was du gerade meinst, mit materieller Ebene gibt es gar nicht mehr, es gibt nur ein abstraktes Individuum oder so, das ist ja nicht die Queer Theory. Und was ich eben, also das sind wieder immer Formen von Vereinfachungen, die ich hier vornehme, aber es bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, oder mir bleibt immer primär die Möglichkeit, mich erstmal auf Butler zu beziehen. Und da, naja, wird so als die Ikone und Begründerin des Ganzen irgendwie angesehen und immer als Referenz herangezogen. Und bei ihr ist es tatsächlich nicht so, dass es einfach so ein freischwebendes Individuum gibt, was ich überall irgendwie verwirklichen kann, sondern dass es durchaus konkrete, sehr konkrete dann Machtverhältnisse gibt, und das ist ein Problem mit dem Machtbegriff, den sie von Foucault übernimmt, der dann irgendwie so wabernd wird und subjektlos und durch den Raum schwebt. Und das sind aber wiederum andere Problemstellungen als das, was du als neoliberale Logik oder neoliberale Ideologie bezeichnet hast. Und da würde ich sagen, wirft man was zusammen, wenn man so kurzschlussartig das zusammenbringt, nur weil man sagt, da gibt es auch keine materielle Erdung mehr oder da gibt es keine materielle Erdung mehr in der Queer Theory, deswegen spielst du dem in die Hände. Okay, das ja, fände ich auf jeden Fall problematisch, zumal ja auch das wirklich auch noch ein Problem wäre, mit, man muss die Diskurstheorie dann noch ein bisschen genauer betrachten oder den Diskursbegriff bei Butler, den sie auch von Foucault übernimmt, und was ja wirklich auch Form von, dieses ganze Performance-Konzept hat ja ganz viel damit zu tun, dass jetzt ganz runtergebrochen Worte auch Taten sind und damit ja auch auf etwas einwirken, was eben nicht nur im Bereich der Sprache passiert und damit schon jedenfalls implizit eine Form von Wirklichkeit, von Realität, von Materie, von Morphe oder wie auch immer sie das nennt, angenommen wird. Also da einfach auch zu sagen, also klar ist das keine materialistische Theorie und dafür will ich jetzt auch nicht argumentieren, aber es gibt Formen von Materialität in den Theorien schon auch noch und das dann auch, kann man auch nicht so einfach, glaube ich, wegkriegen, aber jetzt schweife ich ab, glaube ich. Ich höre mal auf. Und zwar haben wir bis jetzt vor allem heterosexuelle Partnerschaften und also Familienkonzepte verhandelt. Und wenn man sich, also nehmen wir mal vor allem Darstellungen im Film und auch so Reportagen in Magazinen und so weiter, wenn man sich lesbische oder schwule Partnerschaften, die in der Öffentlichkeit behandelt werden, anschaut, dann findet man ganz oft so eine Reproduktion von männlichen und weiblichen Rollen. Und ich kenne leider persönlich zu wenige homosexuelle Partnerschaften, in der es Kinder gibt und man irgendwie gemeinsam eine Familie ernähren muss oder möchte. Aber im Prinzip ist das meine Frage, glaubt ihr, dass es vielleicht am Ende doch wieder den gesellschaftlichen Verhältnissen geschuldet ist, dass es so eine, also dass man in so eine Rolle gezwungen wird von irgendjemand muss halt die Ernährerin oder der Ernährer sein und irgendjemand drückt sich dann in diese Rolle, also ist es sozusagen weniger nur ein Problem mit heterosexuellen Partnerschaften, ist es auch also ist es auch in homosexuellen Partnerschaften so, also habt ihr da eine Idee zu? Also, nicht so richtig. Ich glaube eher, dass ich tatsächlich, also ich glaube, es gibt schon die Möglichkeit, dass sich Formen von heteronormativen Konzepten auch in homosexuellen Partnerschaften reproduzieren lassen und dann wieder spezifisch Geschlechter, also Rollenbilder reproduziert werden, auch wenn eigentlich, also wenn es nicht eine Beziehung Mann, Frau, Kind ist, oder eine Ehe in dem Sinne, aber ich weiß nicht, wie es würde so sagen. Ich habe es falsch verstanden. Ich würde halt eigentlich nicht auf diese festgeschriebenen Rollen jetzt innerhalb einer homosexuellen Partnerschaft hinaus, also nicht auf so Strategien oder sowas, sondern ich meine, dass sozusagen der Zwang zur Lohnarbeit einen in so eine Rolle zwingt. Also das ist alles, worauf ich hinaus möchte. Dass ich mir das sozusagen gerade eben nicht aussuchen kann, in welcher Rolle ich mich persönlich wiederfinde, sondern dass einfach der Umstand, dass vielleicht die eine Person sowieso schon den besser bezahlten Job hat, in diesem Job bleibt und daraus die logische Konsequenz ist, dass die andere Person, die halt sowieso keinen Job gerade hat, die Kinder kriegt und also vielleicht mehrere Kinder kriegt und auch zu Hause bleibt und auch die Hausarbeit, ich habe gerade Carework zu Hause macht. Ich möchte sozusagen nicht um die, also es geht mir nicht um die anderen sozialen Rollen, die irgendwie, sondern dass ich es eben nicht selbst gewählt habe, dass ich die Ernährerin bin oder eben nicht die Ernährerin. Achso, ja, das hatte ich falsch verstanden, Entschuldigung, aber da würde ich dir zustimmen, eigentlich einfach nur. Also dass es natürlich ökonomische Zwänge gibt, denen man sich unterwirft oder wo man dann nicht unbedingt jetzt sich im Privatleben einschränken will, weil das ja das politisch Richtige wäre oder die richtigere Lösung und also ganz viel ist da ja auch aus Bequemlichkeit geschuldet, aber keine Ahnung. Nein, ich würde auch sagen, ne, dass also Dilemma bleibt bestehen, dass das Geld irgendwie ran muss. Es ist allerdings ja auch so, dass noch einzubeziehen, dass die rechtliche Lage für homosexuelle Partnerschaften noch eine ganz andere ist. Ne? Also mit der Verpartnerung gehen ja einige Rechte einher, aber ja, auch nicht vollständig. Also es geht da ja dann auch um sowas wie, ne, also wer arbeitet, kriegt Rente und wenn die Person stirbt, ist die andere Person dann abgesichert und so. Also da ergeben sich dann zum Teil dadurch, dass es die juristische Ebene auf heterosexuelle Familie ausgerichtet ist, für homosexuelle Partnerschaften oder homosexuelle, also Rainbow-Familien oder so, nochmal ganz andere Probleme. Gut, ich würde sagen, wenn ihr jetzt nicht noch etwas Dringendes anliegen habt, wenn jetzt nicht noch irgendwie ein dringender Beitrag in etwas, was man noch loswerden will, ganz schnell, zu sagen gibt, dann würde ich mich auf jeden Fall erstmal bedanken im Namen vom Ersten Mai-Bündnis und vom AFPL, dass ihr heute hier wart, für diese spannende Debatte auch. Und ich freue mich auf weitere spannende Debatten in der Zukunft. Und ja, auf meinem Weg. Tschüss.